Nummer 3. Guten Morgen, Frau Schmitz. Oh, Sie haben Fotos. Kann ich mal sehen? Ja, sicher. Hier, ich war ein paar Tage in der Hauptstadt. Ich war auch schon mal in Berlin. Eine tolle Stadt. Guten Morgen, Frau Schmitz. Oh, Sie haben Fotos. Kann ich mal sehen? Ja, sicher. Hier, ich war ein paar Tage in der Hauptstadt. Ich war auch schon mal in Berlin. Eine tolle Stadt.